بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist eine bleibende und eine siegreiche Umma. Die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also die Nation und die Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie ist eine Umma, die sich niemals vereinen wird bezüglich einer Irreleitung. Und die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie trägt das Erbe der Propheten und ihr gegenüber ist Allah am freigebigsten und sie ist bei ihm am bevorzugsten am Tag der Auferstehung. Und der Erhabene Allah erwähnte im Koran an zahlreichen Stellen, dass diese Umma, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevorzugt ist bei ihm, sei es im Diesseits oder im Jenseits. Und wir wollen sehen, welche Eigenschaften diese Umma ausmacht. Weil diese Umma hat bestimmte Eigenschaften, die sie alleine hat. Die anderen Umma haben diese Eigenschaften nicht. Eigenschaften, die sie ausmachen und die für diese Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam stehen. Und wir werden einige davon kennenlernen, und zwar die Eigenschaften, die das Jenseits betreffen. Es gibt Eigenschaften dieser Umma im Diesseits und es gibt Eigenschaften im Jenseits. Und heute wollen wir uns die Eigenschaften dieser Umma anschauen, die sie haben werden im Jenseits. Auch diese sind zahlreich, aber wir werden einige wenige heute erklären, damit wir sehen, dass es etwas Besonderes ist, dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzugehören. Weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Glaub nicht, dass du dieser Umma angehörst, dadurch, dass du vielleicht Verstand hast oder schlau bist oder die Sache gut erkannt hast, die Sache gut kalkuliert hast. Allah subhanahu wa ta'ala wollte es, dass du zu dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehörst. Und wie viele andere, die leben und gehören nicht zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben sich abgewichen von dieser Umma. Und wenn wir über diese Umma reden und ihre Eigenschaften gleich sehen werden, dann sollt ihr wissen, liebe Geschwister, dass natürlich nur diejenigen damit gemeint sind von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die den Tawhid umgesetzt haben und den Schirk sein gelassen haben. Weil ihr müsst wissen, und deswegen beharren wir so sehr auf dieses Thema, dass derjenige, der Schirk begeht, der Allah subhanahu wa ta'ala Partner beigesellt, der neben den Erhaben Allah auch anderen dient, dass dieser nicht zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört. Weil Allah subhanahu wa ta'ala klar im Koran gesagt hat, dass er niemals vergeben wird, dass jemand Schirk begeht. Aber er wird vergeben all das, was darunter ist an Sünde. Wenn man mit Schirk gestorben ist, dann wird man die Vergebung Allahs niemals bekommen. Und man wird für immer und ewig im Höllenfeuer sein. Da kann man so viel gebetet haben, wie viel man will. So viel gefastet haben. Alles Mögliche an guten Taten verrichtet haben. Aber wenn man stirbt mit dem Schirk, werden all diese guten Taten zunichte gehen. Und nichts davon wird übrig bleiben. Deswegen, wenn ihr gleich die Eigenschaften dieser Umma euch anschauen werdet oder hören werdet, dann behaltet immer im Hinterkopf, dass das die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, die den Tawhid umgesetzt hat und die den Schirk sein gelassen hat. Sie ist hier mit diesen Eigenschaften gemeint und wahrlich, diese Eigenschaften sind gewaltige Eigenschaften, wie ihr gleich sehen werdet. Liebe Geschwister, die wichtigste Eigenschaft überhaupt ist von dieser Umma, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist, dass sie mit der Gnade Allahs ins Paradies eingehen wird. Das Beste, was dieser Umma geschehen kann, ist, dass sie ins Paradies eingehen wird. Das Ziel, was wir alle haben und das Ziel, was wir alle verfolgen, dass wir ins Paradies eingehen. Und das ist eine Eigenschaft von dieser Umma und eine besondere Eigenschaft von dieser Umma. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith bei Tabarani, verzeichnet diesen von Al-Albani, als authentisch gestuft wurde, er sagte, es gibt keine Umma, wo nicht ein Teil von ihr im Paradies sein wird und ein Teil von ihr im Höllenfeuer sein wird. Außer meiner Umma, sie wird komplett im Paradies sein. Außer meiner Umma, sie wird im Paradies sein. Jede Umma vor uns, Juden, Christen, alle vor uns, ein Teil von ihnen wird ins Paradies gehen und ein Teil von ihnen wird ins Höllenfeuer eingehen. Außer die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie alle werden ins Paradies eingehen. Und wie gesagt, die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind diejenigen, die den Tawhid umgesetzt haben. Und die den Schirk sein gelassen haben, das ist die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und keiner von ihnen wird ins Höllenfeuer oder alle von ihnen werden ins Paradies eingehen. Und eine weitere Eigenschaft von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, dass sie die Umma der Mitte ist. Und sie wird Zeuge sein über die anderen am Tag der Auferstehung. Der Erhabene Allah sagt im Koran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith bei Bukhari verzeichnet ist, Allah subhanahu wa ta'ala wird den Propheten Nuh rufen, weil der Erhabene Allah im Koran gesagt hat, dass er alle Völker am Tag der Auferstehung befragen wird und ihre Propheten befragen wird. Er wird die Propheten befragen ob sie die Botschaft wirklich übermittelt haben. Und er wird ihre Völker fragen, ob sie bezeugen, dass wirklich dieser Prophet die Botschaft an sie übermittelt hat. Und der Gesandte Allah sagte, Nuh wird gerufen, der Prophet Nuh. Und dann sagte haben Allah zu ihm, hast du die Botschaft verkündet? Hast du die Botschaft an dein Volk verkündet? Und Allah weiß es natürlich am besten, aber er will, dass alle das hören und dass alle Zeuge darüber sind, was geschehen wird. Allah weiß, ob er die Botschaft übermittelt hat oder nicht. Er weiß es am besten, aber er fragt ihn, hast du die Botschaft übermittelt? Er wird sagen, Nuh a.s. wird sagen, ja, oh mein Herr, hab ich. Und dann lässt er sein Volk bringen, das Volk von Nuh. Und er wird sie fragen, hat er euch die Botschaft übermittelt? Er sagt, er hat es getan, stimmt es? Hat er die Botschaft an euch übermittelt? Und schaut, diejenigen, die ins Höllenfeuer eingehen werden, sie haben ihm diesseits gelogen und selbst am Tag der Auferstehung, sie stehen vor dem Erhaben Allah und glauben immer noch, dass sie mit ihrer Lüge durchkommen. Sie stehen vor dem Erhaben Allah und sie glauben, weil er sie fragt, weiß es vielleicht nicht und vielleicht können wir lügen, kommen durch. Und sie vergessen, dass Allah die Antwort schon längst kennt, aber trotzdem befragt er sie. Er sagt zu ihnen, hat er die Botschaft an euch übermittelt? Und schaut, was sie sagen werden. Sie werden sagen, nein, zu uns ist kein Warner gekommen. Wer ist das? Noch nie gesehen. Der ist noch nie zu uns gekommen. So, hier steht Aussage gegen Aussage. Nuh a.s. sagt, ich habe die Botschaft übermittelt. Sein Volk sagt, wir haben ihn noch nie zuvor gesehen. Daraufhin sagt der Habende Allah zu Nuh a.s., wer sind deine Zeugen? Wir brauchen Zeugen, die bezeugen, dass du die Botschaft übermittelt hast. Wo sind deine Zeugen? Daraufhin wird Nuh a.s. sagen, Muhammad und seine Umma. Muhammad und seine Umma sind Zeugen, sind meine Zeugen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, daraufhin werdet ihr gebracht werden und ihr werdet es bezeugen. Aber wir waren ja nie dabei gewesen. Woher können wir denn wissen, dass Nuh alaihi wasallam wirklich die Botschaft übermittelt hat? Wir wissen es, weil der Habende Allah es über seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam uns übermittelt hat, dass Nuh alaihi wasallam seine Botschaft übermittelt hat. Deswegen wissen wir es, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns das gesagt hat über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Deswegen werden wir am Tag der Erstehung auch dieses bezeugen, wenn das Volk von Nuh dementiert, dass er zu ihnen gekommen ist. Und eine weitere Eigenschaft, liebe Geschwister, wird sein, dass wir, obwohl wir sehr wenig tun werden, viel Belohnung bekommen werden am Tag der Auferstehung. Und das ist auch ein Zeichen deiner Eigenschaft, dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie wenig macht, aber viel belohnt wird, viel mehr Belohnung bekommt, als all diejenigen, die vor uns gelebt haben. Der Habende Allah wird dieser Umma mehr Belohnung geben am Tag der Auferstehung. Und obwohl die Lebensdauer dieser Umma sehr gering ist oder sehr kurz ist, im Vergleich zu den anderen. Wir haben ja vorhin Nuh erwähnt. Nuh a.s. hat in seiner Umma, in seinem Volk, 950 Jahre verbracht in Da'wah. Also nicht, was er gelebt hat, sondern nur die Zeit, wo er sein Volk zu Allah s.w.t. gerufen hat. 950 Jahre. Wie lange er gelebt hat, Allahu a'lam. 950 Jahre hat er in Da'wah verbracht. Die Völker vor uns haben viel länger gelebt als wir. Dadurch hatten sie die Möglichkeit gehabt, viel mehr zu tun als wir. Wir hingegen leben viel kürzer. Der Prophet sallam lebte nur 63 Jahre. Aber unsere Belohnung wird viel mehr sein. Und wir werden für das wenig, was wir getan haben, in dieser kurzen Zeit viel mehr Lohn bekommen als die anderen, die vor uns waren. Warum? Weil der Habende Allah gibt, wen er will. Die Huld Allahs, die trifft, wen er will. Er entscheidet, wem er das geben will und wem nicht. Und wie viel er geben will. Wer soll ihm sagen, warum machst du das? Er ist derjenige, der entscheidet. Und dadurch, dass diese Umma die bevorzugte Umma ist, hat er dieser Umma auch mehr Belohnung gegeben als allen anderen vor ihnen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er hat uns ein Beispiel gegeben, damit wir verstehen, wie unsere Zeit zu sehen ist im Vergleich zu den Zeiten vor uns und wie unsere Taten zu sehen sind mit den Leuten, die die Taten verrichtet haben vor uns. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith bei Bukhari verzeichnet ist, eure Lebensdauer ist im Vergleich zu den vor euch vergangenen Gemeinschaften so lange wie die Zeit zwischen Salatul Asr und dem Untergehen der Sonne. Die gesamte Zeit, von Anfang bis Ende, hat der Gesandte Allah als ein Tag beschrieben. Und wie ihr wisst, sind wir ja die Letzten. Von allen Völkern, die vor uns gelebt haben, sind wir die Letzten. Nach uns wird keine neue Botschaft mehr kommen. Das ist die letzte Botschaft, die Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist die letzte der Umma, die vorher waren. Und der Gesandte Allah beschrieb es mit einem Tag. Der letzte Teil an dem Tag ist doch kurz bevor die Sonne untergeht. Wenn die Sonne untergeht, ist damit der Tag zu Ende. Und er sagt, ihr im Vergleich zu den anderen Umman, seid wie nach dem Nachmittagsgebet, bis die Sonne untergeht. Das ist eure Zeit. Im Vergleich zu dem Tag, im Vergleich zu den Umman, die vor euch gelebt haben. Und dann sagte der Gesandte Allah, diejenigen, denen die Tora gegeben wurde, die Juden, sie haben die Tora genommen und danach gehandelt bis zum Mittag. Und dann wurden sie müde. Das heißt, von Anfang des Tages bis zum Mittag haben die Juden gearbeitet. Mit der Tora, die sie bekommen haben. Und sie wurden müde. Daraufhin hat der Herr Allah ihnen eine Belohnung gegeben, also ein Qirat. Qirat ist so groß wie ein Berg, der Berg von Uhud. So viel Belohnung haben sie bekommen für diese Zeit, die sie in Anbetung verbracht haben und die Tora umgesetzt haben. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen, die das Evangelium bekommen haben, die Christen, das Evangelium gegeben und sie haben es umgesetzt bis zum Nachmittagsgebet. Und dann wurden sie müde. Bis zum Asr-Gebet. Das war ihre Zeit. Und ihr seht, die erste Zeit ist schon etwas länger. Die zweite Zeit ist auch schon lang. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass auch sie ein Qirat bekommen haben. So groß wie der Berg von Uhud an Belohnung. Aber einfach. Einmal haben sie es bekommen. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam weiter, schließlich erhielt ihr den Koran und ihr handeltet bis zum Sonnenuntergang danach, dann wurde euch zwei Belohnungen gegeben im Vergleich zu den anderen. Ihr habt im Vergleich zu den anderen, die den Koran bekommen und in diesem Beispiel von Salat al-Asr, vom Nachmittagsgebet, bis die Sonne untergegangen ist, eine kurze Zeit. Und dieser Zeit habt ihr gehandelt nach dem Koran und ihr wurdet doppelt belohnt im Vergleich zu den anderen, die immer nur einfache Belohnung bekommen haben. Und daraufhin werden die Leute, die Tora bekommen haben, also die Juden, die werden zum Allah subhanahu wa ta'ala sagen, unser Herr, diese haben weniger Taten gemacht, aber mehr Belohnung erhalten als wir alle. Sie haben viel weniger gelebt, das heißt, sie haben viel weniger gemacht, aber warum haben sie das Doppelte bekommen? Daraufhin wird der Herr Allah zu ihnen sagen, habe ich euch etwa von eurem Lohn etwas unterschlagen? Habe ich euch Unrecht angetan? Habt ihr euren Lohn nicht bekommen? Sie werden sagen, doch, o Herr, wir haben alles bekommen. Daraufhin wird der Herr Allah sagen, das ist meine Huld, die ich gewähre, wem ich will. Das ist die bevorzugte Umma. Sie bekommt einfach das Doppelte, weil Allah so entschieden hat, dass sie das Doppelte kriegt. Das ist die Huld, die Allah gibt, wem er will. Und er hat es dieser besonderen Umma gegeben. Deswegen, ihr müsst es zu schätzen wissen, dieser besonderen Umma anzugehören. Dass ihr am Tag der Auferstehung all diese Besonderheiten bekommen werdet, wenn ihr natürlich den Tawhid umsetzt und Abstand hält vom Schirk. Und zu einer weiteren Eigenschaft dieser Umma gehört, dass sie am Tag der Auferstehung sofort zu erkennen ist. Weil, wie ihr wisst, liebe Geschwister, am Tag der Auferstehung wird die gesamte Menschheit dort stehen. Angefangen bei Adam a.s. bis zum Letzten, der noch auf dieser Erde leben wird. Alle werden dort versammelt sein. Und wie soll der Gesandte Allah s.a.w. erkennen, wer zu seiner Umma gehört und wer nicht? Aber Allah s.w. wird diese Umma mit etwas kennzeichnen, was keine andere Umma kriegen wird, nur diese Umma. Und zwar wird es sein, dass sie an den Stellen, wo sie die Gebetswaschung machen werden, den Wudu, sei es an den Unterarmen, am Gesicht, an den Füßen, diese Stellen werden am Tag der Auferstehung ganz hell leuchten. Voller Nur sein am Tag der Auferstehung. Sodass jeder erkennen wird, ach, dieser gehört zur Umma von Muhammad s.a.w. Auch ein besonderes Merkmal, was diese Umma am Tag der Auferstehung kriegen wird. Sodass ihr Prophet sie sofort erkennen wird, dass das von seiner Umma, dieser gehört zu meiner Umma, der gehört zu meiner Umma. Diese besondere Eigenschaft wird nur die Umma von Muhammad s.a.w. bekommen. Der Gesandte Allah s.a.w. sagte, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, meine Umma wird am Tag der Auferstehung gerufen, während sie Ghurran Muhajjalin, das ist die Stellen des Wudu, werden hell leuchten. Und wer die Ausstrahlung in diesem Bereich erhöhen kann, sollte dies tun. Also derjenige, der möchte, dass dieses hell leuchtet, sollte dafür sorgen, dass der Wudu richtig angewandt wird. Wie gesagt, auch das ist eine besondere Eigenschaft dieser Umma, die keine andere Umma am Tag der Auferstehung haben wird. Und zu einer besonderen Eigenschaft dieser Umma gehört auch, dass sie die Letzten und die Ersten sein werden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, wir sind die Letzten, aber die Ersten am Tag der Auferstehung. Und was bedeutet das? Wir sind die Letzten hier auf dieser Erde in Bezug auf die Umma, weil wir sind die letzte Umma. Nach uns wird keine Umma mehr kommen. Das heißt, von der Zeit her sind wir die Letzten. Aber wir sind am Tag der Auferstehung die Ersten. Und wir werden gleich sehen, was damit gemeint ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt an anderen Stelle, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, wir sind die Letzten von den Menschen dieser Welt, aber die Ersten am Tag der Auferstehung, über deren Ausgang bestimmt wird vor allen anderen. Das heißt, mit uns wird angefangen am Tag der Auferstehung. Allah beginnt die Abrechnung mit uns als allererstes. Und nicht nur das, Ibn Hajar, rahimahullah, dieser Großgelehrte, er sagte, damit ist gemeint, dass auch wenn die Existenz dieser Umma in dieser Welt im Vergleich zu den vergangenen Umma erst spät war, so wird sie im Jenseits im Vergleich zu ihnen die Erste sein, da sie die Erste ist, die auferstehen wird, die Erste, über die gerichtet wird und die Erste, die ins Paradies eingehen wird. Das kennzeichnet diese Umma, obwohl sie hier auf dieser Erde die Letzte ist, die existiert hat, wird sie am Tag der Auferstehung die Erste sein, die dann auch zur Rechenschaft gezogen wird und die auch die Erste, die ins Paradies eingehen wird. Und eine weitere Eigenschaft ist, dass diese Umma von Muhammad s.a.w. die Erste sein wird, die den Sirat überqueren wird. Und Sirat, liebe Geschwister, ist eine Brücke, die geschlagen wird über das Höllenfeuer. Und jeder von uns muss diese Brücke überqueren, jeder von uns. Und jeder entsprechend seiner Taten, wie schnell er diese Brücke überquert. Nicht alle werden das andere Ende erreichen. Viele werden dann ins Höllenfeuer fallen. Aber die Ersten, wenn alle dann vor der Brücke versammelt sind und rüber wollen, weil jeder muss rüber, Die ersten, die rüber dürfen, ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam und seine Ummah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, und das Sirat, also diese Brücke, wird über die Hölle geschlagen, wobei ich und meine Ummah die Ersten sein werden, die über den Sirat gehen, und niemand außer dem Propheten wird reden. Es wird still sein. Du musst dir vorstellen, du stehst vor dem Höllenfeuer und nur eine schmale Brücke führt über dieses Höllenfeuer. Niemand wird reden, außer die Gesandten, und sie werden an diesem Tag sagen, oh Allah, lass es gut überstehen, oh Allah, lass es gut überstehen. Alle haben Angst an diesem Tag. Alle bitten Allah darum, dass dieser Tag gut überstanden wird. Und eine weitere Eigenschaft von dieser Ummah wird sein, dass sie die Einzigen sein werden, die über das rechte Tor in das Paradies eingehen werden. Weil ihr wisst, liebe Geschwister, das Paradies hat 8 Tore und die Hölle hat 7 Tore. Und zu den verschiedenen Toren werden bestimmte Leute durchgehen können. Wie zum Beispiel, es gibt ein Tor, Ar-Rayyan. Da werden nur diejenigen durchgehen, die gefastet haben. Und die Völker vor uns, die auch gläubig waren, die haben auch gefastet. Das heißt, durch dieses Tor werden sowohl die Ummah von Muhammad s.a.w. durchgehen, als auch die Ummah von Isa, die damals auch richtig geglaubt haben, genauso wie die Ummah von Moses, die damals auch richtig geglaubt haben, diejenigen, die am Anfang geglaubt haben, nicht die später gekommen sind und dann alles verfälscht haben. Auch sie werden alle anderen Tore auch benutzen, um ins Paradies einzugehen. Außer eines, das Tor, was ganz rechts ist, dieses Tor, durch dieses Tor darf nur die Ummah von Muhammad s.a.w. eintreten. Der gesamte Allah s.a.w. sagt in diesem langen Hadith, dieser Hadith über die Schafa'a, er sagt, und dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim verzeichnet, ich werde unter den Menschen am Tag der Auferstehung eine führende Stellung einnehmen. Und dann erwähnt der Gesandte Allah in diesem Hadith viele Sachen, bis er dann sagt, dass er sich dann aufmacht zum Herrn Allah. Und wenn er dann am Thron ankommt, wird er sich niederwerfen am Thron. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm eine bestimmte Art der Lobpreisung einhauchen und er wird damit sprechen, Allah subhanahu wa ta'ala damit lobpreisen, wie keiner zuvor Allah subhanahu wa ta'ala so Lob gepreist hat. Nur ihm wird er bestimmte Worte einhauchen, die er dann sagen wird. Allah subhanahu wa ta'ala auf eine gewisse Art und Weise lobpreisen, die noch nie zuvor einer getan hat. Niederwerfen vor dem Thron. Und dann wird zu ihm gesagt werden, oh Muhammad, heb deinen Kopf. Bitte und dir wird erhört. Frage, was du fragen willst und du wirst erhört. Lege Fürsprache ein und sie wird erhört. Steh auf, sag, was du möchtest, du wirst es kriegen. Und jeder von uns, der diese Chance bekommen würde, er würde oft schon sagen, gib mir Paradies, gib mir das, gib mir dies. 1000 Sachen. Jetzt kannst du dir wünschen, was du willst. Aber schau, was die Sorge des gesamten Allah sallallahu alaihi wa sallam war. Er sagte, oh Herr, meine Ummah. Ich möchte, dass meine Umma durchkommt, dass meine Gemeinschaft, mein Volk durchkommt. Das ist meine Sorge. Lass sie durchkommen. Schau, wie gnädig und barmherzig der Gesandte Allah s.a.w. war. Der erste Gedanke, den er im Kopf hatte, war seine Umma. Jetzt, wo er die Chance hat, etwas zu wünschen, hat er sich für seine Umma das aufbewahrt. Er sagt, meine Umma. Daraufhin wird der Herr Allah zu ihm sagen, O Muhammad, lass von deiner Umma ins Paradies durch das rechte Tor eintreten, wer nicht zur Rechenschaft gezogen werden muss. Alle anderen werden gemeinsam mit den anderen Völkern durch die anderen Tore eintreten. Das heißt, durch dieses rechte Tor wird nur die Umma von Muhammad s.a.w. eingehen dürfen. Nur sie und kein anderer. Durch die anderen Tore werden alle dann zusammen. Auch die anderen von Umma von Muhammad s.a.w. werden durch dieses Tor gehen. Aber dieses eine rechte Tor, sie ist ausschließlich für die Umma von Muhammad s.a.w. sein am Tag der Auferstehung. Und liebe Geschwister, auch das ist eine besondere Eigenschaft. Deswegen müssen wir uns wirklich dies immer vor Augen führen und Allah s.w. dafür danken, dass wir zur Umma von Muhammad s.a.w. gehören. Die Anzahl der Paradieswohner am Tag der Auferstehung. Es werden so viele im Paradies sein. Aber die größte Anzahl wird die Umma von Muhammad s.a.w. ausmachen. Das ist auch etwas Besonderes. Die größte Anzahl. Das heißt, für uns steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch zu ihnen gehören. Wer möge Allah uns zu denen gehören lassen. Wenn wir darauf achten, dass wir den Tauhid umsetzen und den Schirk sein lassen, dann gehören wir auch zu ihnen. Der gesamte Allah s.a.w. sagt in diesem Hadith, dabei Tirmidhi verzeichnet ist und von Albani als authentisch gestuft wurde, die Paradiesbewohner bestehen aus 120 Reihen. Wenn man die Paradiesbewohner aufreihen sollte, dann wären es genau 120 Reihen. Wir wissen nicht halt, wie lang die sind, aber es wären 120 Reihen. Und dann sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, 80 davon sind aus dieser Ummah und 40 von allen anderen Ummern. Von diesen 120 Reihen sind 80 von dieser Ummah und alle anderen 40 Reihen sind von allen anderen Ummern, die vor uns gelebt haben. Und liebe Geschwister, deswegen ist diese Ummah eine besondere Ummah. Eine Ummah, die Gnade und Barmherzigkeit erfahren wird vom Herrn Allah. So wie es auch der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, im Hadith gesagt hat, der bei Ahmed verzeichnet ist, von Albani als authentisch gestuft wurde, meine Umma ist eine Umma, der Barmherzigkeit gezeigt wird. Sei es im Diesseits oder im Jenseits. Und ihr habt jetzt nur einige wenige Hadithe gesehen, die diese Umma besonders machen am Tag der Auferstehung, wie sie bevorzugt wird gegenüber allen anderen, die vor ihr gelebt haben. Und zur letzten Eigenschaft, auf die ich hier noch eingehen werde, ist, dass diejenigen im Paradies, die eine führende Position haben werden, werden alle aus dieser Umma sein. Weil im Paradies wird es führende Personen geben. Aber alle werden aus dieser Ummah sein. Auch eine besondere Eigenschaft. Und natürlich, ihr Erster überhaupt ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam. derjenige, der die lobenswerte Rangstellung bekommen wird und einnehmen wird. Er wird natürlich der Führer aller sein. Und dann gibt es noch andere, wie zum Beispiel Abu Bakr und Umar, über die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sie werden eine führende Stellung unter den älteren Paradiesbewohnern einnehmen. Oder wie Fatima radiallahu anha, über die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, sie wird eine führende Stellung unter den weiblichen Paradiesbewohnern einnehmen. Oder wie Al-Hassan und Al-Hussein, über die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, sie werden eine führende Stellung unter den jüngeren Paradiesbewohnern einnehmen. Deswegen, liebe Geschwister, an diesen Hadithen und diesen Beispielen, die wir hier gesehen haben, seht ihr, wie besonders diese Umma von Muhammad s.a.w. ist. Und dass wir Allah s.w. dafür danken müssen, dass er uns zu dieser Umma gehören lässt. Wie ich am Anfang gesagt habe, es ist keine Selbstverständlichkeit. Glaube nicht, dass du der Grund dafür bist, dass du zu dieser Umma gehörst. Allah s.w. hat es dir ermöglicht, dieser Umma anzugehören. Und wenn du dafür nicht dankbar bist und dich dankbar zeigst, kann er es dir auch wieder wegnehmen. Schau dir andere an, die dieser Umma nicht angehören. Wie viele gibt es? Deswegen, er hat dich ausgewählt, dieser Umma anzugehören. Deswegen danke ihm dafür. Halte daran fest, auf dass du am Tag der Auferstehung auch diese Eigenschaften bekommen mögest. Möge der haben Allah uns allen dazu gehören lassen und dem Gesandten Allah s.a.w. im Paradies vereinen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.